5 nach 7 bin ich munter geworden. Verdammt. Ich hab mir zuerst einmal einen runtergeholt. Entspannt. Ja, ich rap jetzt wirklich langsam. Ich fang mal ganz gemütlich entspannt an. Immer schneller, immer besser, wie ein Rapper. Immer stresser, fühle Song, ich bin ein echter Stecher und ein großer Fischer. Wann in den Ausschnitt schaust, ist Ausblick. Wann's dir auf mit aufsitzt, da was jetzt, wann in der Popfick. Hast du so einen Glattblick, so wie ein Auftritt von mir. Mir wird immer was einfallen, ich werd immer mit Raps. Dann willst du immer nur essen, doch ist immer nur Beifall. Diese Bitch, diese Frau sieht mich magisch an. Ich glaub, die mag mich, Mann, das heißt, heute hab ich Fun. Was soll denn das da? Jo, genau, was soll das? Das ist ein Vollgas geschert, Vollgas. Was soll denn das da? Komm schon, sag's mal. Das ist ein Vollgas geschert, Alter. Aber komplett. Was soll denn das da? Jo, genau, was soll das? Das ist ein Vollgas geschert, Vollgas. Was soll denn das da? Komm schon, sag's mal. Das ist ein Vollgas geschert, Alter. Und ich steh da mit einer Chick in der Guschen. Ich verdien mein Geld mit Rap, hab nix in der Tasche. Das ist kein Witz, ich bin besoffen. Ich brauch das heut. Ich muss mich zuhören haben für eine geraume Zeit. So viel Trotteln auf der Straße, was wir jeden Tag kriessen. Wisst was jetzt nicht da? Es könnt euch Kleider schießen. Ich seh Rapper, dem ein Style, Flader voll zum Speien. Und immer mehr zum Bleiben, immer die alten Zeiten. Muss ganz vor mir haben, ich bin der Zynisch. Alle dieser Gangs am Wochen Lieder und fühlen sich wie die geilsten Rapper, doch kennen wir nicht das, was erreichen. Sie haben kein Style, also mit kennen's nicht, was erreichen. Ich hab's da vorhin schon gesagt. Jetzt scheiß auf diese Hure, Mann, ich war schlechter Rap, so wie kleine Burma. Und dann wach ich auf am nächsten Tag und krieg am Brief schon wieder. Ich bin schnell gefahren, doch darüber schreibe ich Kalier. Was soll denn das da? Jo, genau, was soll das? Das ist ein Vollgas geschert, Vollgas. Was soll denn das da? Komm schon, sag's mal. Das ist ein Vollgas geschert, Alter. Aber komplett. Was soll denn das da? Jo, genau, was soll das? Das ist ein Vollgas geschert, Vollgas. Was soll denn das da? Komm schon, sag's mal. Das ist ein Vollgas geschert, Alter. Du tust mir wirklich leid mit deiner Dysurie. Das macht dir echt zu schaffen, scheiß von lauter Hysterie. Der Bruder ist ein armer Sauber, der hat auf Mose. Das geht ihm auf die Nerven wie Multiple Sklerose. Orchitis, Dysdie. Kolpitis, Atexitis, Glomerul ohne Fritis, Bühl ohne Fritis. Mein Schwanz ist tief in dir drin wie der Uterus. Du fühlst dich high und hebst auch wie der Icarus. Was soll denn das da? Jo, genau, was soll das? Das ist ein Vollgas geschert, Vollgas. Was soll denn das da? Komm schon, sag's mal. Das ist ein Vollgas geschert, Alter. Aber komplett. Was soll denn das da? Jo, genau, was soll das? Das ist ein Vollgas geschert, Vollgas. Was soll denn das da? Komm schon, sag's mal. Das ist ein Vollgas geschert, Alter. Ich sauf jeden Tag auch, hab dann Napoleurin. Ja, ist besser als ich sauf, ist leider Oligurin. Prärenal, renal und postrenal. Mein Dick, mein Schwaf, mein Penis und mein Kokonal. Ich glaub es doch, dem Text gehst du zur Vorsorge untersuchen. Heine, wie wärst du dessen der Bohrschwaffe, hol mein Buch. Du fühlst dich echt forsch, du kriegst eine Stressinkontinenz. Alter, du bleibst drauf und sagst uns erst der Kompetenz.